بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بما sind mit den kleinen Zeichen der Stunde fertig geworden. Also wir sind bei unserer Vortragszeit eine Reise ins Jenseits und sind mit den kleinen Zeichen der Stunde fertig geworden und fangen an mit den großen Zeichen inshallah. Und das, die großen Zeichen sind 10. Die großen Zeichen sind 10 und der Abstand von den großen Zeichen ist wie, oder so was Rasulullah in der Hadith sagte, dass wenn eine Perlenkette kaputt geht, danach wie diese Perlen ja untereinander runterfallen. Das heißt sehr schnell. Der Abstand zwischen diesen 2 Zeichen ist sehr schnell, yani. Kein großer Abstand. Und mit erstem, mit dem wir anfangen, ist Al-Masih al-Dajjal. Und wir fangen an mit der Bedeutung des Masih, was der Masih überhaupt bedeutet. Abu Abdullah al-Qurtubi nannte 23 Aussagen über die Abstammung dieses Begriffes. Tadhkira. Seite 679. Und der Verfasser von Al-Qamus sogar bis zu 50. In Tartib Al-Qamus, Band 4, Seite 239. Dieser Begriff wird sowohl für den ehrlichen, wahrhaftigen benutzt, als auch für den irregehenden Lügner. So ist zum Beispiel der Messias Isa ibn Maryam, al-Islam, der Wahrhaftige, und der Messias al-Dajjal ist der Irregehende. So hat Allah beide Messias erschaffen, wovon der eine das Gegenstück des anderen ist. Und Isa a.s. ist der Messias der Rechtleitung, der mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und Weißgefleckten heilt und Tote wieder lebendig macht. Der Dajjal, möge Allah ihn verdammen, ist der Messias des Irrwegs. Er setzt die Menschen in Versuchung mit dem, was ihm an Wundern gegeben wurde, wie etwa das Regnen lassen, das Lebendigmachen der Erde durch Pflanzen und weitere außergewöhnliche Dinge. Der Dajjal wird auch deshalb Al-Masih genannt, weil eines seiner Augen verschwunden ist oder weil er über die gesamte Erde in 40 Tagen fegt. Siehe An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, Band 4, Seite 326 bis 327 und Lisan al-Arab, Band 2, Seite 594 bis 595. Und die wahrscheinlichere Aussage ist die erste gemäß dem Hadith, in dem es heißt, beim Dajjal ist sein Auge verschwunden, yani blind. Sahih Muslim, Band 18, Seite 61. Die Bedeutung des Dajjal. Das Wort Dajjal kommt vom arabischen Wort Dajjala, was so viel heißt wie verhüllen. Ad-Dajjal bedeutet das Mischen und Ad-Dajjal derjenige, der etwas vormacht, yani viel lügt. Der Begriff Ad-Dajjal wurde eine Bezeichnung für den einäugigen lügnerischen Messias, so dass man an niemand anderes denkt, wenn man das Wort hört. Ad-Dajjal wurde auch deshalb so genannt, weil er das Rechte durch das Unrechte verhüllt oder weil er den Menschen seine Lügen und seinen Kufr, seinen Unglauben durch seine Lügen und falsche Handlungen verhüllt. Und Allah weiß es am besten. Und die Beschreibung des Dajjals und die über ihn überlieferten Ahadith. Ad-Dajjal ist ein Mensch, dessen Beschreibung in vielen Ahadith erwähnt wurde, um die Menschen über ihn zu unterrichten und sie vor seinem Übel zu warnen, so dass die Gläubigen ihn erkennen, wenn er auftaucht und nicht in seine Versuchungen geraten, sondern seine Eigenschaften kennen, über die sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Diese Eigenschaften unterscheiden ihn von anderen Menschen, so dass nun die Irrenden, Unwissenden auf ihn reinfallen. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir um Schutz davor, weil seine Fitna sehr gewaltig ist. Und zu diesen Eigenschaften gehört, dass er ein Mann ist, jung, rötlich, klein, mit Gehbehinderung, krausem Haar, wenigen Haaren auf der Stirn, breiter Brust. Das rechte Auge ist verwischt und dieses Auge ist weder geschwollen noch abgeschwollen, als wäre es eine verfaulte Traube. Und auf seinem linken Auge ist ein Auswuchs und zwischen seinen Augen stehen die arabischen Buchstaben Kafir Ra in Blockschrift oder Kafir, yani ungläubig zusammengeschrieben, die jeder Muslim liest, ob er lesen kann oder nicht. Und zu seinen Eigenschaften gehört, dass er impotent ist und somit keine Kinder zeugen kann. Und im Folgenden erwähnen wir einige Ahadith inshallah, die seine bereits erwähnten Eigenschaften beinhalten und ein Beleg für seine Entscheidung sind. Erstens, Ibn Umar radiallahu anhuma berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Während ich schlief, umkreiste ich die Kaaba. Er erwähnte, dass er Isa ibn Maryam sah und dann sah er den Dajjal. Er beschrieb ihn, indem er sagte, er ist dick, rot, hat lockiges Haar und ist einäugig. Sein Auge ist, als wäre es eine verfaulte Traube. Sie sagten, dieser Dajjal ähnelt am meisten Ibn Qutn, ein Mann aus Khuza'a. Sahih Bukhari, Nummer Band 13, Seite 90 und Sahih Muslim, Band 2, Seite 237. Ibn Umar berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Dajjal in Anwesenheit einiger Menschen erwähnte und sagte, Allah ist nicht einäugig, der Dajjal ist jedoch ist einäugig, sein rechtes Auge sieht aus, als wäre es eine verfaulte Traube. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 90 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 59. Und im Hadith, den An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu berichtete, heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er den Dajjal beschrieb, er ist jung, hat krauses Haar, sein Auge ist erloschen, ich würde ihn mit Abdul Uzza ibn Qutn vergleichen. Sahih Muslim, Band 18, Seite 65. Und Ubad ibn Samit sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal ist ein Mann. Klein, mit Gehbehinderung, lockigem Haar, einäugig. Ein Auge ist erloschen, weder ragt es herein noch heraus. Wenn er euch in Zweifel bringt, dann wisst ihr, dass euer Gott nicht einäugig ist. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 443. Warum wird das hier erwähnt, dass Allah nicht einäugig ist? Warum? Weil der Dajjal sich als Allah ausgeben wird. Er wird sich als Allah ausgeben. Deswegen, Allah ist nicht einäugig. Fünftens, in dem Hadith, den Abu Huraira berichtete, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was aber den Messias der Irreleitung angeht, so ist er einäugig. Er hat wenige Haare auf der Stirn, hat eine breite Brust und einen krummen Rücken. Musnad Imam Ahmed, Band 15, Seite 28 bis 30. Sechster Hadith. Den Hudhayfa radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal ist auf dem linken Auge blind und hat sehr dichtes Haar. Sahih Muslim, Band 18, Seite 60 bis 61. Dann im nächsten, Nummer 7, in dem Hadith, den Anas radiallahu anhu berichtete, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zwischen seinen Augen steht Kafir. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 91. Beziehungsweise 13 bis 91. Aber heißt, glaube ich, Band 13, Seite 91, Ulladen. Und Sahih Muslim, Band 18, Seite 59. In einer anderen Überlieferung heißt es, dann buchstabiert er es Kafara und jeder Muslim kann es lesen. Sahih Muslim, Band 18, Seite 59. In einer Überlieferung von Hudhayfa heißt es, liest jeder Gläubige, ob er lesen kann oder nicht. Sahih Muslim, Band 18, Seite 61. Dieses Geschriebene ist Tatsache. Ja, anders als jene, die behaupten, dass es metaphorisch gemeint ist, was eine schwache Meinung ist. Siehe Sharh al-Nawawi, Li Muslim, Band 18, Seite 60 bis 61 und Fath al-Bari, Band 13, Seite 100. Und das Erkennen dessen betrifft nicht bestimmte Menschen, auch der Analphabet kann das lesen, denn das Erkennen, Erfassen und Lesen erschafft Allah, wie er will, und wann er will. So kann es der Gläubige sehen und lesen, auch wenn er nicht lesen und schreiben kann. Und auch der Kafir kann es nicht sehen und lesen, auch wenn er lesen und schreiben kann. So wie der Gläubige die Beweise mit seinem Herzen sieht und der Kafir nicht, so erschafft Allah den Gläubigen das Erkennen ohne Lernprozess, weil das eine außergewöhnliche Zeit ist. Fath al-Bari, Band 13, Seite 100. Und An-Nawawi sagte, worauf sich die Gelehrten geeinigt haben, ist, dass diese Schrift real ist, die Allah als ein kleines Zeichen, klares Zeichen von vielen, für dessen Unglaube und Lügen werden ließ, die er jedem Muslim offenbart, ob dieser nun lesen und schreiben kann oder nicht. Und er verbirgt sie vor denen, für die er die Irre und die Versuchung möchte, und es gibt keinen Widerspruch darin. Sharh al-Nawawi li Sahih Muslim, Band 18, Seite 60. Der achte Hadith. Wir alten schnell, also zu seinen Eigenschaften zählt auch, was in dem Hadith erwähnt wurde, dem Fatima bin Qais in der Geschichte über Al-Jassas berichtete. Darin heißt es, dass Tamim sagte, radiallahu anhu, wir alten schnell zum Haus, darin fanden wir den größten Menschen, den wir je gesehen haben, gefesselt vor. Dieser Hadith in Sahih Muslim, Band 18, Seite 81. Vorher war erwähnt, dass er klein ist. Bei Dajjal, die sind die Beschreibungen ja ein bisschen komplex. Bei dem Dajjal. Vorher war erwähnt, dass er klein ist, jetzt wird erwähnt, dass er groß ist. Neunter Hadith, in dem Hadith, den Imran bin Hussein radiallahu anhu überlieferte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwischen Adam und dem Eintreffen der Stunde gibt es keine größere Schöpfung, keinen größeren Menschen als den Dajjal. Sahih Muslim, Band 18, Seite 86 bis 87. Zehntens, was aber den Punkt angeht, dass der Dajjal keine Kinder zeugen kann, so heißt es in dem Hadith, denn Abu Sa'id al-Khudri in seiner Geschichte mit Ibn Sayyid berichtete, dass er Abu Sa'id fragte, hast du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht sagen hören, ihm können keine Kinder geboren werden? Also der Dajjal hat keine Kinder. Er sagte, doch, habe ich. Sahih Muslim, Band 18, Seite 50. Und zu bemerken ist, dass in einigen der vorangegangenen Überlieferungen die Beschreibung seines rechten Auges als blind aufkam, in anderen wird jedoch sein linkes Auge als blind beschrieben. All diese Überlieferungen sind authentisch überliefert worden, was zu einem Streit führt. So ist Al-Hafidh ibn Hajar der Meinung, dass der Hadith, der von Ibn Umar berichtet wurde und in den beiden Sahih-Büchern überliefert worden ist, in dem sein rechtes Auge als beschädigt beschrieben ist, wahrscheinlicher als die Überlieferung von Muslim, in der das linke Auge als beschädigt beschrieben wird, weil der Hadith, über dessen Authentizität Einigung besteht, stärker ist als andere. Siehe Fath al-Bari, Band 13, Seite 97. Und Al-Qadiyyat hingegen ist der Meinung, dass beide Augen des Dajjal beschädigt sind, weil alle Überlieferungen authentisch sind. Dann ist das ausgelöschte Auge das Beschädigte und dessen Licht genommen wurde, das rechte Auge. Wie hat er in dem Hadith von Ibn Umar berichtet. Und dann ist das linke Auge das Auge mit dem Auswuchs. Somit ist sowohl sein rechtes auch sein linkes Auge beschädigt. Das eine Auge ist nicht vorhanden und das andere ist beschädigt, nach seiner Meinung. Nawawi sagt in diesem Zusammenhang, er ist sehr hässlich. Tadhkira, Seite 263. Abu Abdullah al-Qurtubi hat dies ebenfalls für wahrscheinlich gehalten. Die Aussage von al-Qurtubi ist in der Tadhkira, Seite 663, und die von al-Nawawi ist in Sharh al-Nawawi, die Muslim, Band 2, Seite 235. Taib. Ist der Dajjal am Leben? Oder lebte er zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Um diese beiden Fragen beantworten zu können, müssen wir uns das Leben oder den Zustand von Ibn Sayyid anschauen und fragen, ob er der Dajjal ist oder nicht. Und wenn er der Dajjal ist, lebte er schon, bevor seine Fitna auftauchte? Bevor auch diese Fragen beantwortet werden, stellen wir Ibn Sayyid erstmal vor, inshallah. Ibn Sayyid, sein Name ist Safi. Auch wurde gesagt Abdullah ibn Sayyid oder Sa'id. Siehe Fath al-Bari, Band 3, Seite 220, Band 6, Seite 164, Umdat al-Qari, Sharh Sahih al-Bukhari, Band 8, Seite 170, Band 14, Seite 278 bis 303, und An-Nihaya al-Fitala wal-Malahim, Band 1, Seite 128, Sharh al-Nawawi li Muslim, Band 18, Seite 46. Er gehört zu den Juden Medinas, auch wurde gesagt, dass er gehörte zu den Ansar und er war jung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam. Ibn Kathir rahimahullah erwähnte, dass Ibn Sayyid Muslim wurde und sein Sohn Umara zu den großen Tabi'in gehörte, von dem Imam Malik und andere überliefert haben. Siehe An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 128. Al-Dhahabi schrieb über ihn in seinem Werk Tajrid Asma al-Sahaba und sagte, Abdullah ibn Sayyid erwähnte ihn als Ibn Shahin und sagte, er ist Ibn Sa'id. Sein Vater war ein Jude und Abdullah wurde einäugig, beschnitten geboren. Über ihn wurde gesagt, er sei der Dajjal, er nahm den Islam an und ist ein Tabi'i, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hatte. Tajrid Asma al-Sahaba, Band 1, Seite 319, Nummer 3366. Auch schrieb über ihn al-Hafidh ibn Hajar in al-Isaba und erwähnte, was al-Dhahabi verfasste. Dann sagte er, und zu seinen Kindern zählt Umar ibn Abdullah ibn Sayyad, der zu den besten Muslimen gehörte, zu den Gefährten von Sa'id ibn al-Musayyib. Malik und andere haben von ihm überliefert. Dann erwähnte er einige Ahadith, die von Ibn Sayyad handeln und später hier, inshallah, wir behandeln werden. Dann sagte er, es macht im Allgemeinen keinen Sinn, Ibn Sayyad zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zählen, denn wäre er Dajjal, dann ist er gewiss kein Gefährte, weil er ungläubig stirbt. Und wenn er es nicht ist, so war er, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam traf, ein Nicht-Muslim. Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, vierter Abschnitt, Band 3, Seite 133, Nummer 6609. Wenn er danach Muslim wurde, so ist er ein Tabi'i, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie al-Dhahabi sagte. Ibn Hajar schrieb in seinem Werk Tahdhib über Umar ibn Sayyad und sagte, Umar ibn Abdullah ibn Sayyad al-Ansari, Abu Ayyub al-Madani berichtete von Jabir ibn Abdullah, Sa'id ibn al-Musayyib und Ata ibn Yasir. Von ihm berichtet haben al-Dahak ibn Uthman al-Khuzami, Malik ibn Anas und weitere. Ibn Ma'in und An-Nasa'i sagten über ihn, dass er zuverlässig ist. Abu Hatim sagte, dass er ein authentischer und zuverlässiger Hadith-Überlieferer sei. Ibn Sa'd sagte, er war zuverlässig und hatte wenige Hadith. Malik pflegte ihm keinen Vorzug einzuräumen und so pflegte er zu sagen, wir sind Benu As-Sahab ibn An-Najjar, jedoch schwor der Stamm von Benu An-Najjar, dass sie nicht zu ihnen gehören. Und heute sind sie Verbündete des Stammes von Benu Malik ibn Najjar, jedoch weiß niemand, wer sie wirklich sind. Tahdhib al-Tahdhib, Band 7, Seite 418, Nummer 681. Taib, seine Zustände, Ibn Sayyad war ein Wahrsager und sagte Dinge voraus, die manchmal stimmten und manchmal nicht. Auch verbreitete sich die Nachricht, dass er der Dajjal sei, wie es bei der Prüfung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird. Als sich die Nachricht von Ibn Sayyad verbreitet hat, dass er Dajjal ist, wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehr über ihn erfahren und sich Gewissheit über ihn verschaffen. So schlich er sich an ihn heran, ohne dass er es merkte, um zu hören, was er sagt. Auch hat er einige Fragen an ihn gestellt, um die Wahrheit über ihn zu erfahren. Im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma berichtete, dass Umar mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Gruppe zu Ibn Sayyad ging. Sie fanden ihn mit den Kindern bei Utulm ibn Maghala spielen. Ibn Sayyad war zu der Zeit im Pubertätsalter. Er spürte sie erst kaum, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Hand schlug. Dann sagte er zu Ibn Sayyad, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Ibn Sayyad schaute ihn an und sagte, ich bezeuge, dass du der Gesandte der Analphabeten bist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Er weigerte sich und sagte, ich glaube an Allah und seine Gesandten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was siehst du? Er sagte, zu mir kommt Wahres und Falsches. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast Unklarheit über die Angelegenheit. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ich habe dir etwas versteckt. Da sagte Ibn Sayyad, es ist Ad-Duch. Er meinte eine Sura Ad-Duchan, der Rauch. Jedoch hatte er es in der Methode oder Art der Wahrsager gesagt, wie wir später inshallah sehen werden. Der Prophet sallallahu sagte, schweig, denn du wirst deinen Wert nicht überschreiten. Da sagte Umar, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass mich ihm den Kopf abschlagen. Der Prophet sallam sagte, wenn er es ist, dann hast du keine Macht, ihn zu töten. Und wenn er es nicht ist, dann hast du nichts Gutes davon, ihn zu töten. Sahih Bukhari, Band 3, Seite 318. Und hier sieht man, dass Rasulullah sallam selber unsicher war, ob er der Dajjal ist oder nicht, dieser Ibn Sayyid. In einer anderen Überlieferung fragte der Prophet sallam, was siehst du? Er sagte, ich sehe einen Thron auf dem Wasser. Da sagte der Prophet sallam, du siehst den Thron von Iblis auf dem Meer. Und was siehst du? Er sagte, ich sehe zwei Ehrliche und einen Lügner. Oder zwei Lügner und einen Ehrlichen. Da sagte der Prophet sallam, die Angelegenheit ist bei ihm verworren. Lasst ihn in Ruhe. Sahih Muslim, Band 18, Seite 49 bis 50. Und ein anderer Hadith, Ibn Umar radiallahu anhu sagte, danach ging der Prophet sallam und in der Übersetzung, wie ich habe, steht Abu Ka'b, also es müsste eigentlich Ubay ibn al-Ka'b sein. Ubay ibn al-Ka'b ging mit dem Prophet sallam zu den Palmen, bei denen sich Ibn Sayyid aufhält. Und er versuchte etwas von Ibn Sayyid zu hören, bevor er ihn sah. So sah ihn der Prophet sallam liegend etwas vor sich hin murmeln. Da sah seine Mutter den Prophet sallam, wie er langsam durch die Palmen ging und zu Ibn Sayyid sagte, O Saf, also das ist der Name von Ibn Sayyid, hier ist Mohammed sallam. Ibn Sayyid wurde wütend, da sagte der Prophet sallam, hätte sie ihn sprechen lassen, dann wäre seine Angelegenheit sichtbar geworden. Sahih Bukhari, Band 3, Seite 318. Taib. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte mich zu seiner Mutter und sagte, frag sie, wie lange sie mit ihm schwanger war. Ich ging zu ihr und fragte sie. Sie antwortete, ich war 12 Monate mit ihm schwanger. Da schickte er mich noch einmal zu ihr und sagte, frag sie nach einem Schrei, als er geboren wurde. Ich ging wieder zu ihr und fragte sie und sie sagte, er schrie wie ein Baby, das bereits einen Monat alt ist. Da sagte der Prophet sallam zu ihm, ich habe dir etwas versteckt. Er sagte, du hast mir die Nase oder Vordergesicht einer Ziege und Ad-Dukh versteckt. Er sagte, er wollte Ad-Dukhan sagen, aber er konnte nicht. Deshalb sagte er Ad-Dukh, Ad-Dukh. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 148. Taib. Ja, mit der Prüfung des Propheten sallam an ihn, mit Ad-Dukhan wollte er die Wahrheit herausfinden. Gemeint mit Ad-Dukhan ist der Vers, wo Allah sagt, فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. So erwarte den Tag, an dem dir der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Surah Dukhan, Vers 44, Surah 44, Vers 10. Und so heißt es in der Überlieferung von Ibn Umar bei Imam Ahmed, Band 9, Seite 139. Ich habe dir etwas versteckt. Er versteckte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Surah 44, Vers 10. Ibn Kathir Rahimullah sagte, Ibn Sayyid sieht Dinge durch die Djinn, wie es die Art der Wahrsager ist, und sagte es in der Sprache der Djinn. Sie schneiden Begriffe ab und deshalb sagte er Ad-Dukh, sprich Ad-Dukhan. Da wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Quelle und dass sie teuflisch ist, und sagte, schweig, denn du wirst deinen Wert nicht übersteigen. Tafsir Ibn Kathir, Band 7, Seite 234. Sein Tod. Jabir sagte, wir verloren Ibn Sayyid am Tag der Hurra oder Hurra. Es ist Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 476. Diese Überlieferung korrigierte Ibn Hajar und stufte die Aussage für schwach ein. Sie besagt, dass er in Medina gestorben ist und dass sie sein Gesicht gesehen und für ihn das Totengebet verrichtet haben. Fath al-Bari, Band 13, Seite 328. Ist Ibn Sayyid der große Dajjal? So, also wir haben bereits über die Situation, die Lage von Ibn Sayyid und die Prüfung des Propheten sallallahu alaihi wasallam an ihn gesprochen, was darauf hindeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Gewissheit über ihn hatte, weil ihm nicht offenbart wurde, ob er der Dajjal ist oder nicht. Umar radiallahu anhu schwor in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Ibn Sayyid der Dajjal ist, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verneinte es nicht. Einige Gefährten radiallahu anhum ajma'in, waren derselben Meinung wie Umar und schworen, dass Ibn Sayyad der Dajjal ist, wie es authentisch über Jabir ibn Umar Abu Dhar überliefert wurde. So heißt es im Hadith, den Muhammad ibn al-Munqadir überlieferte, dass er sagte: Ich sah Jabir ibn Abdullah bei Allah schwören, dass Ibn Sayyad der Dajjal ist. Ich fragte: Schwörst du bei Allah? Er sagte: Ich hörte Umar in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf schwören. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verneinte es nicht. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 223. Und Nafi' berichtete: Ibn Umar sagte: Bei Allah, ich zweifle nicht daran, dass Ibn Sayyad der Messias ad-Dajjal ist. Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 483. Und Zayd bin Ibn Wahb berichtete: Abu Dhar sagte, 10-mal zu schwören, dass Ibn Sayyad der Messias ad-Dajjal ist, ist mir lieber, als einmal zu schwören, dass er es nicht ist. Überliefert von Imam Ahmed, im Originalbuch, Seite 228. Taib. Nafi' berichtete, Ibn Umar traf Ibn Sayyad auf einem der Wege Medinas. Er sagte zu ihm etwas, was ihn verärgerte. Da blähte sich Ibn Sayyad so sehr auf, dass er den gesamten Weg besetzte. So ging Ibn Umar zu Hafsa, also zu seiner Schwester, und erzählte ihr, was geschehen war. Sie sagte: Möge Allah sich deiner erbarmen. Was wolltest du von Ibn Sayyad? Wusstest du nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er erscheine durch einen Wutausbruch? Sahih Muslim, Band 18, Seite 57. Und in einer Überlieferung von Ibn Nafi' sagte, Ibn Umar sagte, ich traf ihn 2-mal. Da fragte ich ihn einige von ihnen: Sagt ihr, dass er es ist? Er sagte: Nein, bei Allah. Ich sagte: Du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Bei Allah, es haben mir einige von euch erzählt, dass er nicht sterben wird, bis er am meisten Geld und am meisten Kinder hat. Und so ist es heute, wie sie behaupten, um ihn bestellt. Wir sprachen, dann ging ich. Dann traf ich ihn noch einmal. Sein Auge war verschwunden. Ich fragte ihn: Was ist mit deinem Auge passiert? Er sagte: Ich weiß es nicht. Ich sagte: Du weißt es nicht und es ist in deinem Gesicht. Er sagte: Wenn Allah will, dann erschafft er es in deinem Stock da. Er schnaubte wie das lauteste Schnauben eines Esels. Einige meiner Gefährten behaupteten, dass ich ihn mit einem Stock, den ich bei mir hatte, geschlagen habe, bis er kaputt ging. Ich aber weiß nichts davon bei Allah. Er ging zu der Mutter der Gläubigen und erzählte ihr, was geschah. Sie fragte: Was willst du von ihm? Wusstest du nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er würde erstmals durch einen Wutausbruch auftauchen? Sahih Muslim, Band 18, Seite 57 bis 58. Ibn Sayyad hörte, was die Menschen über ihn sagten, und er litt sehr darunter und verteidigte sich, dass er nicht der Messias ad-Dajjal ist, und argumentierte damit, dass die Beschreibungen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbreitete, nicht auf ihn passt. Im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri wurde berichtet, dass er sagte: Wir gingen zur Pilgerfahrt oder zur Umrah und mit uns war Ibn Sayyad. Wir machten Rast und alle verteilten sich und ich blieb mit ihm alleine. Ich bekam eine große Angst vor dem, was die Menschen über ihn sagten. Er brachte sein Reiseproviant und stellte es neben meinen. Ich sagte: Es ist sehr heiß, wenn du es doch unter den Baum stellen würdest. So tat er auch. Es tauchten Schafe auf, er lief los und holte zu trinken und sagte zu mir: Abu Sa'id, trink. Ich sagte: Es ist sehr heiß und die Milch ist heiß. Dabei wollte ich einfach nichts von seiner Hand trinken oder nehmen. Er sagte: O Abu Sa'id, ich war kurz davor, ein Seil zu nehmen, an einem Baum aufzuhängen und mich zu erhängen, wegen dem, was die Menschen über mich sagen. O Abu Sa'id, was ist denn der, wem ist denn der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verborgen geblieben? Er ist durch Ansar nicht unbekannt. Gehörst du nicht zu denen mit dem meisten Wissen über die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, er sei ein Kafir, also ein Glaubensverweigerer? Und ich bin ein Muslim. Hat er sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, er sei impotent und kann keine Kinder zeugen? Und ich habe meine Kinder in Medina gelassen. Hat er nicht gesagt, er betrete weder Mekka noch Medina? Und ich bin aus Medina gekommen und ich bin auf dem Weg nach Mekka. Abu Sa'id sagte: Ich habe ihn beinahe bemitleidet. Dann sagte er: Bei Allah, ich kenne ihn und weiß, wo er geboren wurde und weiß, wo er sich jetzt befindet. Ich sagte, verdammt seist du für den Rest des Tages, Sahih Muslim, Band 18, Seite 51 bis 52. Ibn Sayyid sagte in einer Überlieferung, in einer anderen, bei Allah, ich weiß, wo er sich jetzt befindet und weiß, wer sein Vater und wer seine Mutter ist. Er wurde gefragt, würde es dich freuen, wenn du er wärst? Da sagte er, würde es mir angeboten werden, wäre ich nicht abgeneigt. Also dieser Hadith ist über einen Sahabi überliefert worden. Sahih Muslim, Band 18, Seite 51. Es gibt weitere Überlieferungen über Ibn Sayyad, die wir ausgelassen haben, aus Platzgründen. Und auch, weil einige Gelehrte, also Muhakkikun, wie Ibn Kathir, also Hadithprüfer, Ibn Hajar und andere, sie wegen der schwachen Überlieferungskette ablehnten. Siehe in Nihayat al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 127 und Fath al-Bari, Band 13, Seite 326. So sagten einige, also die Gelehrten sind sich über die Angelegenheit Ibn Sayyads nicht sicher. Einige sagten, er ist Dajjal und argumentierten damit, dass dies die Meinung einiger Gefährten ist und außerdem mit dem Ereignis von Ibn Umar und Ibn Sa'id. Andere Gelehrte wiederum sind der Meinung, dass Ibn Sayyad nicht der Dajjal ist und argumentieren mit dem Hadith von Tamim al-Dari. Bevor ich auf die Aussagen der Gelehrten eingehe, schauen wir uns erstmal inshallah den Hadith in seiner vollen Länge an. Imam Muslim überlieferte mit einer Überlieferungskette zu Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, Sha'b Hamdan, dass er Fatima bint Qais, die Schwester von Ad-Dahhak ibn Qais, die zu den ersten Muhajirun, Auswanderern gehörten, bat. Erzähle mir einen Hadith, den du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und nur von ihm gehört hast. Sie sagte, wenn du willst, erzähle ich ihn dir. Er sagte, ja, bitte, erzähle mir. Sie erzählte die Geschichte, wie sie ihren Mann verlor und wie sie ihre Frist bei Ibn Maktum verbrachte. Dann sagte sie, als meine Frist vorüber war, hörte ich den Rufer des Propheten sallallahu alaihi wasallam rufen. Das Gebet versammelt euch. Ich ging hinaus in die Moschee und betete mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich war in der Frauenreihe, die direkt nach der Reihe der Männer war. Als er sallallahu alaihi wasallam das Gebet beendet hatte, setzte er sich auf die Kanzel, lächelte und sagte, jeder bleibt an seiner Gebetsstelle. Dann fragte er, wisst ihr, weshalb ich euch versammelt habe? Sie sagten, Allah und sein Prophet wissen es besser. Er sagte, bei Allah, ich habe euch nicht einer Mahnung oder Begehrens wegen versammelt. Vielmehr versammelte ich euch, weil Tamim al-Dari, radiallahu anhu, der ein Christ war, kam und mir huldigte, yani mir Bay'a gab, um Muslim zu werden. Er erzählte mir eine Geschichte, die dem entspricht, was ich euch über Ad-Dajjal berichtet habe. Tamim al-Dari war mit anderen auf See und sein Schiff wurde viele Tage in die Irre getrieben, bis sie mit den kleinen Booten auf einer Insel gelandet sind. Dort trafen sie auf ein Tier, das so viele Haare hatte, dass sie nicht wussten, wo vorne und hinten ist. Sie fragten es, wer bist du? Das Tier antwortete, ich bin Al-Jassasa. Sie fragten, und was ist Al-Jassasa? Er sagte, oder es sagte, kommt, geht zu diesem Mann ins Kloster. Er wartet sehr gespannt auf euch. Als es uns einen Mann nannte, fürchteten wir, dass es ein Teufel sei. Er sagte, wir gingen schnell los, bis wir das Kloster betraten. Dort fanden wir einen riesenhaften Menschen vor, mit enorm großen Ausmaßen, wie wir sie vorher noch niemals gesehen hatten. Wir fanden ihn mit den größten Fesseln, gefesselt an Hals und Füßen. Wir fragten ihn, wer bist du? Er antwortete, ihr könnt immer wissen, wer ich bin, weil ich hier gefesselt bin. Aber ihr könntet fortgehen, ohne mir zu sagen, wer ihr seid. Darum sagt mir zuerst, wer ihr seid. Sie sagten, wir kommen aus Arabien, waren auf dem Schiff. Die Wellen überschlugen sich einen Monat lang und wir landeten auf deiner Insel. Wir setzten uns in die Boote und gelangten auf die Insel. Dort trafen wir auf ein Wesen, das so viele Haare hatten, dass wir nicht wussten, wo vorne und hinten ist. Wir fragten es, wer bist du? Er sagte, ich bin Al-Jassasa. Wir fragten, was ist Al-Jassasa? Das Wesen sagte, geht zu dem Mann im Kloster, denn er wartet sehr gespannt auf euch. Wir gingen los und beeilten uns. weil wir dieses Wesen fürchteten und Angst hatten, dass es ein Teufel ist. Er sagte, erzähl mir von den Palmen von Baisan. Also das ist ein Ort zwischen Jordanien und Palästina. Wir fragten, was möchtest du darüber wissen? Er sagte, ich frage euch nach ihren Palmen. Tragen sie noch Datteln? Wir sagten ja. Er sagte, sie werden bald keine Datteln mehr tragen. Erzähl mir von den See von Tabaria. Wir fragten, was möchtest du darüber wissen? Er fragte, führt er Wasser? Sie sagten, da ist sehr viel Wasser. Er sagte, es wird bald dort kein Wasser mehr geben. Er sagte, erzählt mir von der Quelle von Zahkar. Sie fragten, was möchtest du darüber wissen? Er sagte, gibt es in der Quelle noch Wasser? Bewässern die Menschen mit dem Wasser? Wir sagten zu ihm, ja, sie hat sehr viel Wasser und die Menschen dort bewässern damit. Er sagte, erzählt mir vom Propheten der Analphabeten, was hat der gemacht? Sie sagten, er verließ Mekka und wanderte nach Yathrib, also nach Medina aus. Er fragte, haben ihn die Araber bekämpft? Wir sagten ja. Er sagte, was hat er mit ihnen gemacht? Wir berichteten ihm, dass er sie besiegt hat und sie ihm gehorchten. Er fragte sie, ist das passiert? Wir sagten ja. Er sagte, es ist besser für sie, ihm zu gehorchen und ich werde euch über mich berichten. Er sagt, obwohl er Dajjal ist, sagt er, dass es besser ist, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu gehorchen. Taib, der Hadith geht weiter. Er sagt, ich bin Al-Masih und mir wird bald erlaubt, hinauszugehen. Dann gehe ich hinaus und umrunde die Erde, so dass ich jedes Dorf betrete, außer Mekka und Taib, also Medina. Und das sind 40 Nächte. Sie beide sind mir verboten, immer wenn ich eine von beiden Städten betreten möchte, entgegnet mir ein Engel mit einem Schwert in seiner Hand, der mich zurückhält. Auf jedem Weg steht ein Engel, der sie beschützt. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlug mit seinem Stock auf den Minbar, auf die Kanzel. Das ist Taibe, also Medina. Habe ich euch nicht vorher davon berichtet? Die Menschen sagten, ja doch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich fand es gut, dass Tamim ad-Dari dasselbe erzählt hat, genau wie das, was ich euch schon vorher erzählt hatte über Medina und Mekka. Er ist im Meer von Scham oder im Meer von Jemen. Nein, sondern aus dem Osten ist er. Vom Osten ist er, vom Osten ist er. Wobei er mit seiner Hand zum Osten zeigte. Sie sagte, dies habe ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig gelernt. Sahih al-Muslim, Band 18, Seite 78 bis 83. Tayyib. Ibn Hajar rahimullah sagte, bei vielen erweckte dies den Eindruck, dass dieser Hadith, der Hadith, den Fatima bin Qais berichtete, Gharib Fard, also nur von ihr überliefert ist, was aber nicht der Fall ist, denn diesen beiden, denn diesen berichteten auch Abu Huraira, Aisha und Jabir, radiallahu anhum, Fath al-Bari, Band 13, Seite 328. Tayyib. Die Aussagen der Gelehrten über Ibn Sayyid. Abu Abdullah al-Qurtubi sagte, richtig ist gemäß dem, was bereits erwähnt worden ist, dass Ibn Sayyid der Dajjal ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er zu der Zeit auf der besagten Insel ist und unter den Gefährten zu einer anderen. Tadhkira, Seite 702. An-Nawawi sagte, die Gelehrten sagen, seine Geschichte ist ein Problem und seine Angelegenheit ist schleierhaft, dahingehend, ob er der berühmte Dajjal ist oder nicht. Zweifellos ist er aber einer der Dajjals, also Wahrsager oder Schwindler. Die Gelehrten sagen, aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist zu verstehen, dass ihm nicht offenbart wurde, ob Ibn Sayyid al-Masih al-Dajjal ist oder nicht. Jedoch wurden ihm seine Eigenschaften und Beschreibungen offenbart und Ibn Sayyid hatte einige Gemeinsamkeiten mit ihm. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gewiss sagen können, ob er nun der Dajjal ist oder nicht. Darum sagt er zu Umar radiallahu anhu, wenn er es ist, dann wirst du ihn nicht töten können. Die Argumentation von Ibn Sayyid aber damit, dass er Muslim sei und der Dajjal nicht und dass ihm Kinder geboren werden und den Dajjal nicht und dass er Mekka und Medina betreten kann und der Dajjal nicht, sind für ihn keine Argumente, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte seine Eigenschaften bei Erscheinen des Dajjals, sprich zur Zeit seiner Versuchung. Zum Zweifel an seine Geschichte und dass er einer der Dajjals ist, gehört der Ausspruch des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin und dass er sagte, dass ihm ein Ehrlicher und ein Lügner erscheinen, er einen Thron auf dem Meer sehe, er nicht abgeneigt sei, der Dajjal zu sein, also seinen Aufenthaltsort kenne und dass er sagte, ich kenne ihn, seinen Geburtsort, wo er sich jetzt aufhält und sein Aufblähen, bis er den gesamten Weg besetzt. Dass er sich jedoch zum Islam bekannte, seine Pilgerfahrt verrichtete, an Kämpfen teilnahm und dass er von den Dingen abließ, die er früher zu tun pflegte, so sind diese noch kein Beweis dafür, dass er nicht der Dajjal ist. Sharh an-Nawawi, Li Muslim, Band 18, Seite 46 bis 47. So. Aus diesen Worten von an-Nawawi versteht man, dass er es für wahrscheinlich erhält, dass Ibn Sayyid Dajjal ist. Ash-Shawkani sagte, die Menschen stritten sehr heftig darüber, ob Ibn Sayyid Dajjal ist oder nicht, dass alles über ihn gesagt und jede Meinung über ihn gemacht wurde. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt, dass er Zweifel darüber hatte, ob er der Dajjal war oder nicht. Auf diesen Zweifel wurde wie folgt geantwortet. Erstens, er hatte Zweifel darüber, bevor ihm offenbart wurde, ob er der Dajjal ist oder nicht. Und als ihm darüber offenbart wurde, hat er nicht dementiert, als Umar schwor. Zweitens, dass die Araber manchmal in Form von Zweifeln über eine Sache sprechen, auch wenn Zweifel nicht gemeint ist. Was auch dafür spricht, dass er der Dajjal ist, ist der Hadith, den Abdul Razak mit einer authentischen Überlieferungskette von Ibn Umar überlieferte. Er sagte, ich traf Ibn Sayyid eines Tages und mit ihm war ein Jude. Sein Auge war ausgelöscht und trat wie das eines Esels heraus. Als ich es sah, fragte ich, sag mir bei Allah, seit wann ist dein Auge ausgelöscht? Er sagte, beim Barmherzigen, ich weiß es nicht. Ich sagte, du lügst und dein Auge ist in deinem Kopf. Er strich darüber und schnaubte dreimal. Nail al-Autar al-Sharh Muttaqa al-Akhbar, Band 7, Seite 230 bis 231. Diese Geschichte wurde in der Weise in der Überlieferung von Imam Muslim erwähnt. Siehe Originalbuch, Seite 270 bis 271. So. Also was ich verstanden habe, ist, dass er zu denen gehört, die der Meinung sind, dass Ibn Sayyid der große Dajjal ist. Al-Bayhaqi sagt in seinen Ausführungen über den Hadith von Tamim, es ist so zu verstehen, dass der große Dajjal, der am Ende der Zeit auftaucht, nicht Ibn Sayyid ist. Ibn Sayyid war vielmehr einer der Lügner und Wahrsager, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie ebenfalls erscheinen werden und die meisten sind auch tatsächlich aufgetaucht. So, also wir können dazu sagen, dass also die Gelehrten unterscheiden sich in der Ansicht, manche sagen, er war Dajjal, manche sagen nicht. Also es ist eine Sache, die unschlüssig ist sozusagen. So. Erscheinungsort des Dajjals. Der Dajjal kommt aus dem Osten, aus Khorasan, aus dem jüdischen Teil Isfahans. Dann umkreist er die ganze gesamte Welt und betritt jede Stadt außer Mekka und Medina, denn diese kann er nicht betreten, weil die Engel die Stadt beschützen. So heißt es in dem vorangegangenen Hadith, den Fatima bin Qais berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Dajjal sagte, er ist im Meer des Scham oder dem Jemen. Nein, er ist aus dem Osten, also irgendwo, aus dem Osten ist er. Dann dabei zeigt er mit der Hand Richtung Osten. Sahih Muslim, Band 18, Seite 83. Taib, Abu Bakr al-Siddiq sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, der Dajjal kommt aus dem Osten, einem Ort, der Khorasan genannt wird. Jami' al-Tirmidhi, Band 6, Seite 495. Wo ist Khorasan? Das ist ja eine im Iran oder Zentralasien. Zur Zeit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war Khorasan viel größer. Taib. Anas sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, Ad-Dajjal kommt aus dem jüdischen Teil Isfahans und mit ihm sind 70.000 Juden. Al-Fatha Rabbani, Tartib Musnad Ahmed, Band 24, Seite 73. Ibn Hajar fragte, von wo er kommt. Es ist definitiv zweifelsohne der Osten. Fath al-Bari, Band 13, Seite 91. Ibn Kathir Rahimullah sagte, sein Erscheinen beginnt in Isfahan aus einem Viertel, der Yahudiyya genannt wird. An-Nihay al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 128. Tayyib. Ad-Dajjal betritt weder Mekka noch Medina. Dem Dajjal ist es verboten, Mekka und Medina am Ende der Zeit zu betreten, gemäß dem darüber erwähnten authentischen Ahadith. Außer diesen beiden Städten wird er alle betreten, eine nach der anderen. In dem Hadith, den Fatima bin Qais berichtete, heißt es, dass der Dajjal sagte, wenn ich dann auftauche, werde ich die Welt umrunden und kein Dorf auslassen, ohne es zu betreten, in 40 Tagen bis auf Mekka und Medina. Deswegen sind mir beide verboten. Immer wenn ich eine von beiden betreten möchte, begegnet mir ein Engel mit einem Schwert in der Hand, der mich davon abbringt, und an jedem Weg stehen Engel, die sie beschützen. Sahih Muslim, Band 18, Seite 83. Auch wurde berichtet authentisch, dass der Dajjal 4 Moscheen nicht betritt. Die heilige Moschee, sagen wir Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi, die At-Tur-Moschee und die Al-Aqsa-Moschee. So. Imam Ahmed überliefert von Junada ibn Abu Umayya al-Azdi, der sagte, ich ging mit einem Mann von den Al-Ansar zu einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir sagten zu ihm, berichte uns darüber, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam euch über den Dajjal gesagt hat. Er erwähnte den Hadith und sagte, und er bleibt 40 Tage auf der Erde, in denen er jeden Ort betritt und nähert sich 4 Moscheen nicht. Der Heilige Moschee, Al-Masjid al-Nabawi, At-Tur Moschee und Al-Aqsa Moschee. Al-Fath al-Rabbani, Band 24, Seite 76. So. Die Gefolgschaft des Messias al-Dajjal. Der Großteil der Gefolgschaft des Dajjal sind Juden, Nicht-Araber und Türkvölker. Also Turkvölker, unterschiedliche Menschen, die meist aus Beduinen und Frauen bestehen. Muslim überliefer von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dajjal folgen von den Juden Isfahans 70.000 mit schwarzen Gewändern. Sahih Muslim, Band 18, Seite 85 bis 86. Und in einer Überlieferung von Imam Ahmed heißt es, 70.000 mit schwarzer Kopfbedeckung. Al-Fath al-Rabbani, Tartib al-Musnad, bei 24, Seite 73. Und in dem bereits erwähnten Hadith, den Abu Bakr überlieferte, heißt es, ihm folgen Menschen, deren Gesichter wie runde Panzer sind. Überliefer von der Tirmidhi, im Originalbuch, Seite 291. Und Ibn Kathir Rahimullah sagte, dem Anschein nach sind damit die Turkvölker gemeint, die ihm folgen, und Allah weiß es am besten. An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 117. Und die Tatsache, dass die meisten seiner Gefolgschaft Beduinen sind, liegt daran, dass einige von ihnen unwissend sind. So heißt es im Lamma Hadith, den Abu Umama berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und zu seiner Versuchung spricht, die des Dajjal gehört, dass er zum Beduinen sagt, wenn ich deinen Vater und deine Mutter wieder zum Leben erwecke, glaubst du dann an mich als Gott? Da sagte der Beduine, ja. So verwandeln sich zwei Teufel in das Bild seines Vaters und seiner Mutter und sagen ihm, O Sohn, folge ihm, er ist dein Gott. Sunan ibn Majah, Band 2, Seite 1359 bis 1363. So. Was die Frauen angeht, so sind sie noch schlimmer, weil sie schnell beeinflusst werden können und einige unwissend sind. So berichtet Ibn Umar, radiallahu anhu, und sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal kommt an diesen Salzsumpf und am Tal Murqanat und die meisten, die zu ihm gehen, sind die Frauen, bis der Mann zu seiner Frau, Mutter, Tochter, Schwester und Tante geht und sie festbindet aus Angst, sie könnten zu ihm gehen. Musnad Ahmad, Band 7, Seite 190. Also die Fitna des Dajjal. Und die Versuchung des Dajjal ist die schlimmste und gewaltigste Versuchung seit der Erschaffung Adams bis zum Eintreffen der Stunde. Und das aufgrund der gewaltigen, außergewöhnlichen Fähigkeiten, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala verlieh. Es wurde überliefert, dass mit ihm das Paradies und die Hölle seien. Dabei ist sein Paradies und die Hölle und dabei ist sein Paradies die Hölle und seine Hölle ist das Paradies. Mit ihm sind ein Fluss aus Wasser und Berge aus Brot, also Weizen. Er befiehlt dem Himmel zu regnen und es regnet und der Erde die Pflanzen wachsen zu lassen und sie wachsen. Ihm folgen alle Schätze der Welt und er bereist die Welt in einer sehr hohen Geschwindigkeit, schnell wie der Regen, der von einem Wild gefolgt wird und weitere außergewöhnliche Dinge. Weil er wird ja die ganze Welt in 40 Tagen betreten, ja. Und all diese Dinge wurden in authentischen Ahadith überliefert. Davon sind folgende Ahadith. Imam Muslim überliefert von Hudhaifa, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dajjal ist auf dem linken Auge blind, hat gekraustes Haar und mit ihm sind Paradies und Hölle. Seine Hölle ist das Paradies und sein Paradies ist die Hölle. Sahih Muslim, Band 18, Seite 60 bis 61. Und Muslim überlieferte auch, dass Hudhaifa sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß besser als Ad-Dajjal selbst, was er bei sich hat. Er hat zwei fließende Flüsse mit sich. Der eine sieht wie Wasser aus und der andere wie entfachtes Feuer. Wenn ihm jemand begegnet, so soll er zum Fluss gehen, den er als Feuer sieht. Seine Augen schließen, seinen Kopf senken und davon trinken, denn dieser ist kaltes Wasser. Sahih Muslim, Band 18, Seite 61. Im Hadith, den Nawas ibn Sam'an über den Dajjal berichtete, heißt es, dass die Gefährten sagten, O Prophet, wie lange bleibt er auf der Erde? Er sallallahu alaihi wasallam sagte 40 Tage, ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage sind wie die euren. Sie fragten, wie schnell bewegt er sich auf der Erde? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wie der Regen, wenn der Wind hinterher folgt. Er erscheint bei Leuten, die er aufruft, glauben sie an ihm und folgen ihm, dann befiehlt er dem Himmel, Regen herabzulassen und so geschieht es und befiehlt dem Boden, Pflanzen hervorzubringen und so geschieht es, so dass ihr Vieh weidet und größer zurückkommt, als es zuvor gewesen ist, mit gefüllten Eutern und Bäuchen. Dann geht er zu anderen Leuten, die er aufruft, doch sie glauben nicht an ihn und weigern sich, ihm Folge zu leisten. So verlässt er sie und sie werden arm und besitzlos. Auch geht er an einer Ruine vorbei und sagt zu ihr, bringe deine Schätze hervor. Ihre Schätze erscheinen und folgen ihm, so wie männliche Bienen. Dann ruft er einen Mann voller Jugend und Vitalität. Dann schlägt er ihn mit dem Schwert, sodass er entzweit. Dann ruft er ihn wieder und er kommt wieder mit strahlendem und lächelndem Gesicht. Sahih Muslim, Band 18, Seite 65 bis 66. Stellt euch vor, ihr würdet, wenn ihr ein Gebet verrichtet in der Moschee, würdet ihr jedes Mal 500 Euro kriegen. Dann wäre zu jeder Gebetszeit die Moschee wäre voll. Die Moschee wäre voll. So. 500 Euro. Was sind 500 Euro? Und im Vergleich zu dem, was Ad-Dajjal den Leuten geben wird, wenn sie Iman an ihn haben. So. Also diese Fitna ist sehr gewaltig, Janne. In der Überlieferung von Bukhari über Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu heißt es, dass dieser Mann, der vom Dajjal getötet wird, zu den besten Menschen gehört und zum Dajjal aus Medina herausgeht und sagt, ich bezeuge, dass du der Dajjal bist, über den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Da sagt der Dajjal, schaut, wenn ich diesen töte und dann wieder zum Leben erwecke, zweifelt ihr dann noch an mir? Sagte nein. Dann tötet ihn der Dajjal und erweckt ihn wieder zu Leben. Dann sagt er, yani der Mann, bei Allah, ich war mir nie sicherer über dich als jetzt. Dann will Ad-Dajjal ihn wieder töten, doch das liegt nicht mehr in seiner Macht. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 101. Auch wurde bereits die Überlieferung erwähnt von Ibn Mas'ud von Abu Umama al-Bahili, in der es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Dajjal sagte: Zu seinen Fitnern gehört, dass er den Beduinen fragt: Glaubst du, dass ich dein Gott bin, wenn ich deine Mutter und deinen Vater wieder zum Leben erwecke? Der Beduine sagt dann: Ja. So nehmen zwei Teufel die Gestalt seiner Eltern an, die ihm sagen: O Sohn, folge ihm, er ist dein Gott. Dieser Hadith in Ibn Majah. Also man sieht hieran, dass seine Fitna, das Dajjal, sehr gewaltig ist. Jetzt reden wir schon kurz darüber, über die Vorbeugung und Verteidigung vor Dajjal. Erstens, sich am Islam festzuhalten und sich mit der Waffe des Glaubens auszurüsten, das Erlernen und Kennen der Namen und Attribute Allahs, in denen ihm keiner gleicht, so dass man weiß, dass der Dajjal nur ein Mensch ist, der isst und trinkt und dass Allah darüber erhaben ist, und dass der Dajjal einäugig ist und Allah SWT nicht, und dass niemand seinen Gott sehen wird, bevor er stirbt, und dass die Menschen den Dajjal sehen, wenn er erscheint, die Gläubigen und die Kuffar. Taib. Zweitens, bei Allah SWT vor Dajjal Zuflucht suchen, vor allem im Gebet. Es sind darüber auch authentische Ahadith überliefert worden, darunter überlieferten Bukhari und Muslim und An-Nasai, dass Aisha radiallahu anha sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Gebet folgendes sprach: O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Qual im Grab und vor der Fitna des Messias ad-Dajjal. Sahih Bukhari, Band 2, Seite 317. Und Sahih Muslim, Band 5, Seite 87. Bukhari überlieferte von Mus'ab ibn Sa'd ibn Abu Waqqas, der sagte, Sa'd pflegte 5 Dinge zu befehlen und erwähnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit zu befehlen pflegte. Darunter war: Und ich nehme Zuflucht bei dir vor der Versuchung des Diesseits. Gemeint ist die Versuchung des Dajjals. Sahih Bukhari, Band 11, Seite 174. So. Drittens, das Auswendiglernen der Verse von Surah Al-Kahf, also Surah 18. Der Prophet s.a.w. hielt dazu an, die Anfänge der Surah Al-Kahf zu rezitieren, wenn man Ad-Dajjal begegnet, und andere Überlieferungen die letzten 10. Die letzten Verse. Also die ersten 10 und die letzten 10. Zu den überlieferten Hadith hierüber gehört der von Muslim überlieferte Hadith, den An-Nawas ibn Sam'an berichtete, worin der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter anderem sagte: Wer ihm begegnet, der soll die Anfangsverse von der Sura Al-Kahf rezitieren. Sahih Muslim, Band 18, Seite 65. Und Muslim überlieferte auch, dass Abu Darda berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer die ersten 10 Verse der Sura Al-Kahf auswendig lernt, ist vor Ad-Dajjal geschützt, sprich vor seiner Fitna. Und Muslim sagte, Shu'ba sagte von dem Ende der Sura Al-Kahf und Humam sagte von den Anfängen der Sura Al-Kahf. Sahih Muslim, Band 6, Seite 92 bis 93. An-Nawawi sagte, der Grund dafür liegt in den Merkwürdigkeiten und Wundern am Anfang der Sura. Der, wer darüber nachdenkt, gerät nicht in die Versuchung des Dajjals. Und das gleiche gilt für das Ende der Sura. So sagt Allah, Sura 18, Vers 102, meine denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Gewiss, wir haben die Hölle den Glaubensverweigerern zur gastlichen Aufnahme bereitet. Und dies gehört zu den besonderen Eigenschaften der Sura Al-Kahf, der 18. Sura. So wird in den Ahadith dazu angehalten, diese Sura zu rezitieren, vor allem am Freitag. Al-Hakim überliefert, dass Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Sura Al-Kahf am Freitag rezitiert, dem leuchtet ein Licht zwischen den beiden Freitagen. Mustadrak al-Hakim, Band 2, Seite 368. Tayyip. Viertens, die Flucht vor Ad-Dajjal und sich von ihm entfernen. Am besten ist es, in Mekka oder Medina zu verbleiben, da er, wie bereits erwähnt, weder Mekka noch Medina betreten kann. Daher sollte jeder Muslim sich von ihm entfernen, wenn er hört, dass der Dajjal aufgetaucht ist, um sich vor seinen Versuchungen und seinen übernatürlichen Kräften und Wundern, die ihm Allah verliehen hat, zu schützen. Denn wenn man denkt, einen starken und festen Glauben zu haben, und wenn man ihm begegnet, gerät man vielleicht in Versuchung und folgt ihm. Allah bitten wir für uns und für alle Muslime um Hilfe und Schutz und nehmen bei ihm Zuflucht vor seiner Versuchung. So, Imam Ahmed, Abu Dawud, Al-Hakim überliefert, dass Ad-Dahme sagte, ich hörte Imran ibn Hussein überliefern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von dem Erscheinen des Dajjals hört, der soll sich von ihm fernhalten. Denn bei Allah, man begegnet ihm und denkt, er ist gläubig. Doch folgt ihm wegen seiner Scheinargumente. Shubha. Al-Fadh al-Rabbani, Band 24, Seite 74. Und Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 242. Und Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 531. Die Erwähnung des Dajjal im Koran. Das ist ja unser nächster Unterpunkt sozusagen. Die Gelehrten rätselten darüber, weshalb der Dajjal trotz seiner gewaltigen Versuchung, der Warnung der Propheten vor ihm und der Aufforderung im Gebet bei Allah Zuflucht vor seiner Versuchung zu nehmen, nicht explizit und klar im Koran erwähnt wird. Sie antworten darauf wie folgt. Erstens, dass er in diesen Versen gemeint ist, in denen Allah sagt, Sura 6, Vers 158. An dem Tag, da etwas von den Zeichen seines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Und diese Zeichen sind Ad-Dajjal, Sonnenaufgang vom Westen und das Tier. Dies sind die Dinge, die in den Tafsir dieser Verse erwähnt werden. So überlieferten Muslim und At-Tirmidhi, dass Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Dinge gibt es und wenn sie erscheinen, nützt einem sein Glaube nichts, wenn man nicht vorher geglaubt oder Gutes im Glauben erworben hat. Das ist der Sonnenaufgang vom Westen, Ad-Dajjal und das Tier. Sahih Muslim, Band 2, Seite 195, Jami' al-Tirmidhi fi Tuhfat al-Ahwati, oder Ahwadi, Band 8, Seite 449. Taib, zweitens, dass im Koran das Herabsteigen Isas erwähnt ist. Isa ist derjenige, der Ad-Dajjal töten wird, so dass der Koran sich darauf beschränkt, den Messias der Rechtsleitung, ohne den Messias der Irreleitung zu erwähnen. Die Araber haben nämlich die Angewohnheit, sich mit der Erwähnung eines der Gegensätze zu begnügen. Drittens, dass in dem Vers, Sura 40, Vers 57, wahrlich, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der Menschen, aber die meisten Menschen wissen nicht. Und dass er hier erwähnt ist in dem Vers und dass hier mit Menschen Ad-Dajjal gemeint ist. Abu al-Aliya, einer der größten Tabi'in, sagte, sprich gewaltiger als die Erschaffung des Dajjal, als die Juden ihn verehrt haben. Tafsir al-Qurtubi, beim 15. Seite 325. Ibn Hajar sagte, das ist, wenn es denn nun belegt ist, die beste Antwort. Und damit gehört dies zu den Dingen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Verdeutlichung und Erklärung obliegt. Und das Wissen ist bei Allah. Fath al-Bari, Band 13, Seite 92. Viertens. Dass der Koran den Dajjal aus Degradierung, als Herabwürdigung ihm gegenüber nicht erwähnt hat, weil er behauptet, Gott zu sein und er aber ein Mensch ist. Allah SWT ihm nichts gleicht. Deswegen ist sein Wert bei Allah viel niedriger und herabgesetzter, als dass er erwähnt wird. Und daneben haben die Propheten und Gesandte vor Dajjal und seine Gefahr und seine Versuchung gewarnt. Ebenso wie bereits erwähnt wurde, dass jeder Gesandte seine Gemeinschaft gewarnt und vor seiner Versuchung ermahnt hat. So. Jetzt reden wir über den Untergang des Dajjal. Der Untergang des Dajjal erfolgt durch Al-Masih Isa ibn Maryam, alayhi salam. Wie die authentischen Ahadith erwähnen, denn der Dajjal erscheint auf der gesamten Erde, außer in Mekka und Medina. Seine Anhänger nehmen zu, seine Versuchung verbreitet sich und es gibt nur noch wenige Gläubige. Dann erst steigt Isa ibn Maryam herab auf das Minarett in Damaskus und es scharen sich um ihn die gläubigen Diener Allahs und er führt sie zum Dajjal. In der Zeit ist der Dajjal auf dem Weg zur Al-Aqsa-Moschee. So holt ihn Isa a.s. beim Tor von Lut, einer Stadt in Palästina, nahe der Al-Aqsa-Moschee ein. Wenn ihn dann der Dajjal sieht, löst er sich auf, so wie sich das Salz auflöst. Und Isa sagt zu ihm: Ich werde dir einen Schlag versetzen, vor dem du mir nicht entkommen wirst. Dann holt er ihn, Isa a.s., bis er ihn mit seinem Speer tötet und seine Anhänger werden besiegt, indem die Gläubigen sie verfolgen und töten, während die Bäume und Steine sagen: O Muslim, O Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn, außer Qargat, der ein Baum der Juden ist. Siehe An-Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 128 bis 129. Und jetzt erwähnen wir einige Ahadith, inshallah. Und zwar der Prophet sallallahu sagte, der Dajjal erscheint in meiner Ummah. Und der Hadith, beziehungsweise dann entsendet Allah Isa ibn Maryam, als wäre Urwa ibn Mas'ud, dann sucht er und tötet ihn. Sahih Muslim, Band 18, Seite 75 bis 76. Imam Ahmed und der Tirmidhi überlieferten von Majma oder Mijma ibn Jariyat al-Ansari, dass er sagte: Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Ibn Maryam a.s. tötet Ad-Dajjal beim Tor von Lut. Al-Fath al-Rabbani, Tartib Musnad Ahmed, Band 24, Seite 83. Und Tirmidhi, Band 6, Seite 513 bis 514. Muslim überliefert von An-Nawas ibn Sab'an, radiallahu anhu, einem langen Hadith, über den der Dajjal, und darin kommt die Geschichte vom Herabsteigen Isas und wie er der Dajjal tötet. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder Käfer, der seinen Geruch riecht, stirbt und sein Geruch endet dort, wo sein Blick endet. Er sucht ihn, bis er ihn beim Tor von Lut findet und ihn tötet. Sahih Muslim, Band 18, Seite 67 bis 68. Und na, Imam Ahmed überlieferte von Jabir ibn Abdullah, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal erscheint zu einer Zeit, in der die Religion untergraben und das Wissen verlassen wird. Er erwähnte dann den Hadith und darin heißt es unter anderem: Da steigt Isa ibn Maryam herab und ruft bei der Morgendämmerung: O Menschen, was hält euch davon ab, zu diesem hinterlistigen Lügner herauszugehen? Sie sagten, er ist einer von den Dschinn. Dann gehen sie los und begegnen Isa ibn Maryam. Dann wird zum Gebet gerufen und es wird zu ihm gesagt: Tritt vor, O Seele Allahs. Da sagt er, a.s., es soll euer Führer vortreten und das Gebet leiten. Nachdem das Gebet verrichtet worden ist, gehen sie los. Wenn er den Lügner sieht, löst sich dieser auf, wie sich das Salz im Wasser auflöst. Dann geht er zu ihm und tötet ihn. Dann rufen die Bäume und die Steine: O Seele Allahs, hier ist ein Jude, so dass er keinen von seinen Gefolgschaft auslässt, ohne ihn zu töten. Al-Fath al-Rabbani, Tartib Musnad Ahmed, Band 24, Seite 85 bis 86. Und mit dessen Tod, möge Allah ihn verfluchen, endet seine gewaltige Versuchung. Und Allah subhanahu wa ta'ala rettet die Gläubigen vor seinem Unheil und dem Unheil seiner Gefolgschaft durch die Seele Allahs und das Wort Isa ibn Maryams a.s. und seinen Gläubigen befolgen. Walhamdulillah. Und das war es dann mit dem Dajjal, das erste große Zeichen. Und Allah ist am besten, Allah a'lam, sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi, sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.